Kundgabe 2853. Empfangen durch Bertha Dudde am 17. und 18.08.1943. Zerstörungswerke. Ungehemmtes Äußern der frei gewordenen Kräfte. Unzerstörbar ist, was aus der Kraft Gottes hervorgegangen ist. Wenn nun aber dennoch menschlicher Wille ein Zerstörungswerk vollbringt, so ist dies nur ein Nichtanerkennen der göttlichen Kraft, das sich nun so auswirkt, dass Gott das sichtbare Merkmal seiner Kraft zurückzieht. Nicht aber die Kraft selbst, denn diese ist unsichtbar und ewig unveränderlich. Der menschliche Wille nimmt eine ständige Veränderung der Dinge vor, die ihn umgeben. Er bedient sich also der Kraftäußerung Gottes, der sichtbaren Schöpfungswerke, um sie nach eigenem Willen umzugestalten, was auch vor Gott zulässig ist. Weil dem freien Willen des Menschen keine Schranken gesetzt sind und was ihm auch wohlgefällig ist, so der Zweck der Umgestaltungen das Wohlergehen des Nächsten ist, also in dienender Liebe der Mensch sich betätigt. Wider den göttlichen Willen und die göttliche Ordnung aber ist eine Tätigkeit des Menschen, die lediglich den Vernichtungswillen bezeugt. Die Kraft, die nun frei wird, das Unsichtbare, das in Gott seinen Ursprung hat, bleibt nun nicht untätig, weil Kraft sich immer irgendwie äußern muss. Sie ist nicht mehr gebunden durch die Hülle, die ihr eine bestimmte Tätigkeit auferlegte, sondern sie ist ungehindert und kann sich so nach auch hemmungslos entfalten. Und dann wirkt sich diese hemmungslose Tätigkeit wieder an den Menschen aus, nicht allein an denen, die solche Zerstörungswerke vollbrachten, sondern an allen Menschen, die im Bereich dieser Kräfte liegen. Ferner werden auch andere Naturschöpfungen von der bestimmungswidrigen Kraftentfaltung in Mitleidenschaft gezogen, so dass sich an ihnen Veränderungen vollziehen, die gleichfalls der göttlichen Ordnung zuwidergerichtet sind. Was aber wider die göttliche Ordnung ist, ist kein Aufbau, sondern wiederum Zerstörung. Eine Zerstörung also, die nicht direkt, sondern indirekt vom menschlichen Willen veranlasst ist. Folglich muss sich der Mensch auch verantworten für seinen Willen, so wie er Zerstörungswerke verschuldet oder sie gut geheißen hat, weil die frei gewordenen Kräfte auch große Verheerungen anrichten können. Es muss nun wieder der Wille Gottes in Aktion treten, der diesen Kräften von Neuem wieder Umhüllungen gibt, die sie am hemmungslosen Entfalten hindern. Doch dieser Vorgang bedarf des unvollkommenen Menschen wegen einer Entwicklungszeit. Also es kann eine Neuschöpfung nicht plötzlich entstehen, was wohl der Allmacht Gottes möglich, doch der Glaubens- und Willensfreiheit des Menschen unzuträglich wäre. Es ist also eine aufbauende Tätigkeit der Menschen erforderlich, auf dass wieder Dinge entstehen, die dem entflohenen Geistigen Aufenthalt gewähren. Und ebenso muss in der Natur menschlicherseits wieder Wachstumsmöglichkeit geschaffen werden. Dann erst wird das Chaos verringert, die ungünstigen Einwirkungen der Kräfte behindert und die gottgewollte Ordnung wiederhergestellt. Denn ob sich auch irdische Schöpfungen auflösen, die sich darin bergende Geisteskraft ist unzerstörbar und wird immer wieder materielle Schöpfungen benötigen und solange es noch unvollkommen ist, gebunden werden müssen, weil unreifes Geistiges im freien Zustand die göttliche Ordnung außer Acht lässt und dies in einem Chaos enden muss. Amen.